Mein Name ist Paul Cox. Herein. Verzeihung, Sir. Ja, Collins, was gibt's? Ein Fernschreiben, Sir. Ja? Hier, bitte. Der als Gregory Gilmore ausgewiesene Straßenpassant, wirklicher Name Henry Smith, der in Windsor einem Unfall zum Opfer fiel, war von Beruf Laborant. Letzte Beschäftigung, Kunstfaserfabrik Lefebvre Paris, Abteilung Dr. Toblat. Ich hatte also doch recht, der Mann ist nicht zufällig überfahren worden. Es besteht eine Verbindung zu den anderen Fällen. Auch das war Mord. Nun, langsam, Cox, langsam. Wir wissen, dass der Mann vorher Schnaps bekommen hat, worauf er ohnmächtig wurde. Genau wie es mir passiert ist, als mir der Professor einen Whisky anbot. Aha. Dann würde Ihre Theorie also stimmen. Man hat ihn erst betäubt und dann überfahren. Ja, aber genau, ich sage es ja. Der Mörder muss es nur diesmal verdammt eilig gehabt haben. Er hat sonst auf viel weniger riskante und langsamere Weise getötet. Mit diesem spätwirkenden Gift. Und das führte immer zur Diagnose Herzschlag. Tja, der Professor ist Chemiker, aber er hat kein Motiv. Ach, das ist ein Mittelsmann, ein Komplize, ein bezahlter Experte. Moment, Moment, wir müssen die Sache im Zusammenhang sehen. Der erste Todesfall war in Paris. Ja, ein wissenschaftlicher Assistent von Dr. Toblat in der Kunstfaserfabrik des alten Monsieur Lefebvre. Und schon damals versuchte Monsieur Lefebvre, mit mir in Verbindung zu treten. Das war vor 3/4 Jahren. Richtig. Und kurz danach schleuste Lefebvre Dr. Toblat in England ein. Er nennt sich jetzt Professor Talbot. Ja, ist auch ein genialer Einfall. Er wohnt weit draußen vor London in der Villa von Gregory Gilmore. Genevieves Bräutigam. Was sagen Sie? Bräutigam? Genevieve ist doch verheiratet. Ja, noch. Aber sie will sich von Edmund Gatewell scheiden lassen und Gilmore heiraten. Nein. Woher wissen Sie das? Von ihr selbst. Donnerwetter, Cox, das wäre doch ein handfestes Motiv. Wie durch ein Wunder starben alle, die irgendwelche Erbansprüche an Gatewell oder Lefebvre stellen könnten. Die Millionen sind zu haben. Fragt sich nur, wer zugreift. Ich glaube, darüber werde ich mich ziemlich intensiv mit Madame Gatewell unterhalten müssen. Collins? Ja, Sir. Rufen Sie die Dame an. Sie soll uns sofort besuchen. Haben Sie eine Nachricht von meinem Mann, Inspektor? Nein, Mrs. Gatewell. Leider nicht. Er ist und bleibt verschwunden. Er wurde gestern noch in London gesehen, aber mehr wissen wir auch nicht. Das verstehe ich nicht. Warum haben Sie mich dann hierher bestellt? Hatten Sie Streit mit Ihrem Gatten, Mrs. Gatewell? Streit? Nein. Ihre Ehe ist also glücklich? Ja. Mrs. Gatewell, Ihr Mann ist verschwunden. Wahrscheinlich wurde er entführt. In Ihrer Umgebung sind 4 Personen überraschend gestorben. Auch Ihr Vater. Ich sehe mich außerstande, diese Vorfälle zu klären, wenn Sie mir nicht offen die Wahrheit sagen. Also? Nein. Wir waren nicht glücklich. Ich habe vor, mich scheiden zu lassen. Und der Grund? Mr. Gilmore. Wussten Sie, dass Ihr Gatte ein uneheliches Kind hatte? Das ist nicht der Grund. Aber Sie wussten es? Ja. Wir haben nie darüber gesprochen, aber ich wusste es. Gut. Das Mädchen hieß Gandhi. Sie haben sie als Haustochter bei sich aufgenommen. Wessen Idee war das? Meine. Sie starb während einer Party in Ihrem Hause. An einer Herzattacke. War es eine Herzattacke, Mrs. Gatewell? Ich nehme es an. Wussten Sie, dass Tom Moore Gannys Stiefvater war? Ja. Und die Freundschaft eines jungen Mannes mit Ganni war Ihnen ebenfalls nicht unbekannt. Sie meinen Jonathan Burns? Ja, der Ganni heiraten und mit ihr Kinder haben wollte. Kinder, die möglicherweise Erbansprüche an Edmund Gatewell und an Sie zu stellen gehabt hätten. Edmund hatte nichts zu vererben. Ach, und das Millionenvermögen? Die Fabriken in Frankreich, die Tochterfirmen in England, die alle auf den Namen Gatewell laufen? Die gehören mir. So. Aber das war doch nicht immer so, Madam. Es gab doch wohl eine Zeit, wo auch Ihrem Mann einiges davon gehörte. Das war lange vor unserer Hochzeit. Er hatte dann Pech mit seinen Geschäften und machte Schulden. Nach einiger Zeit übernahmen wir alle seine Firmen. Aha. Und weit und breit schien es keine Erben zu geben, bis diese Gandhi auftauchte. Eine höchst unwillkommene Person. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Inspektor. Ihr Vater hatte die Hälfte der Anteile der kleinen Gunny vermacht. Nachdem Gunny aber gestorben war, fiel alles an Sie, Madam. Mein Vater hat nie über sein Testament mit mir gesprochen. Nein. Kommt es Ihnen da nicht merkwürdig vor, dass alle Personen, die in den mittelbaren oder unmittelbaren Genuss ihres Vermögens kommen konnten, sterben mussten? Eines natürlichen Todes. Sie wissen genauso gut wie ich, dass Sie getötet wurden. Ach, ich bitte Sie. Warum hätte man zum Beispiel den Stiefvater von Gunny ermorden sollen? Diesen Mr. Moore. Weil er Gunny adoptiert hatte. Ja, ich weiß. Und er hätte sie auch beerbt. Jedenfalls bis zu dem Augenblick, da Gunny geheiratet und selbst Familie gehabt hätte. Ach so. Das war mir nicht bekannt. Ich war immer der Meinung, der Mord an Moore sei völlig sinnlos gewesen. So. Sagen Sie, Madame, wie hieß eigentlich Ihr Verehrer in Paris, der so unglücklich starb? Sie meinen den guten Lai. Den guten Lai, ja, ganz recht. Es war Austernvergiftung, nicht wahr? Ja, es war schrecklich für mich. Danke. Damit haben Sie zum ersten Mal zugegeben, dass Sie Monsieur Lai recht gut gekannt haben, was Sie bisher so tapfer verschwiegen. Weshalb? Weshalb? Nun, mein Mann sah es nicht gern, dass... Falsch. Man spricht überhaupt höchst ungern über den guten Lai. Ihr Vater hat ihn nie erwähnt. Ihr Gatte nicht, Mr. Gilmore auch nicht. Weshalb, Mrs. Gatewell? Weshalb macht man ein solches Geheimnis um diese Austernvergiftung des Monsieur Lai? Ich weiß es nicht. Könnte es sein, dass es gar keine Austernvergiftung war? Mein Gott, ich weiß es nicht. Lai und Dr. Toblat arbeiteten zusammen in der Kunststofffabrik ihres Vaters. Womit beschäftigten sie sich? Mit Experimenten. Sie entwickelten ein... Ja? Was entwickelten Sie? Ein neues Arzneimittel, glaube ich. Und? Weiter, Mrs. Gatewell. Erzählen Sie weiter. Was geschah mit diesem neuen Medikament? Ich will es Ihnen sagen. Dr. Toblat hat seinen Mitarbeiter zu einem Selbstversuch überredet. War es so? Und Lai ist daran gestorben. Ach, ich weiß es nicht. Sie wissen es sogar ganz genau. Sie haben es von Anfang an gewusst, jeder von Ihnen. Aber Sie hatten Angst vor einem Skandal. Deswegen haben Sie versucht, die Sache zu vertuschen. Und das ist auch der Grund, warum Sie sich an Cox gewandt haben. Er sollte Ihnen helfen, aber er hat nicht angebissen. Ja. Lai ist an dem Medikament gestorben, 24 Stunden, nachdem er es eingenommen hatte. Das wollte ich nur wissen. Und um den befürchteten Skandal zu vermeiden, hat Ihr Vater Dr. Toblat nach England geholt. Nun sagen Sie mir noch, Madame, warum haben Sie Cox damals eigentlich zu dieser mysteriösen Party eingeladen? Mein Vater wollte es. Heute tut es mir leid, dass wir ihn eingeladen haben. Ja, das glaube ich. Er beginnt Schwierigkeiten zu machen, der Herr, nicht wahr? Er hat ja auch Ihren Blog gefunden, auf dem jemand versucht hatte, die Handschriften von Gunny, Jonathan Burns und Cox nachzuahmen. Meinen Blog? Ja, Sie haben ganz richtig verstanden. Ihren Blog. Haben Sie diese Fälschungsversuche vorgenommen? Nein. Aber Sie kennen sie. Erlauben Sie mir, Ihr Gedächtnis etwas aufzufrischen. Es wurden Briefe gefälscht und Paul Cox im richtigen Moment zugespielt. Sie sollten ihn belasten und den Verdacht auf ihn lenken. War das Ihre Idee? Bitte antworten Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe damit nichts zu tun. Der Block gehört nicht mir. Wem gehört er dann? Gregory hat ihn gefunden. Ach nein. Und er hat den Block Ihnen zur Verwahrung gegeben. Er hat ihn mir nicht gegeben. Sondern? Ich habe ihn mir genommen. Dieses Verhör dauerte noch stundenlang. Und Genevieve verlor mehr als einmal die Fassung. Am Ende fand der Inspektor, es sei besser, Madame in Untersuchungshaft zu nehmen. Aber es dauerte nicht lange. Denn die Polizei hatte in intensiver Kleinarbeit etwas für Genevieve Positives herausgefunden. Ja, bitte. Hier ist Carter. Abend, Cox. Guten Abend, lieber Inspektor. Cox, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass unsere Handschriftenexperten übereinstimmend festgestellt haben, dass auf gar keinen Fall Genevieve Gatewell die Briefe gefälscht haben kann. Mit anderen Worten, Sie haben sie also wieder gehen lassen. Ja, was blieb uns anderes übrig? Wir haben keinerlei Handhabe gegen Sie. Na schön. Dann muss ich eben weitersuchen. Also unter uns gesagt, ich fand ja, dass für die stolze Dame ein paar Wochen in der Zelle vielleicht zu einer sehr heilsamen Selbstbesinnung geführt hätten. Naja, schade. Genevieve war es also nicht. Ich hatte mich schwer geirrt. Wer konnte noch ein Interesse daran haben, all diese Leute leise und gefahrlos beiseite zu schaffen? Was hatten die Opfer gemeinsam, dass sie verschwinden mussten? Was war das Ziel des Mörders? Wollte er Lefebvres Millionen? Ja, aber auch seine Erbin. Und zu beiden führt nur ein Weg, über den Scheidungsrichter zum Standesamt. Sie denken an Gregory Gilmore? Ja, natürlich, Richie. Greg Gilmore, der mit dem Professor in einem Haus wohnt. Was hat er ein paar Minuten vor ihrem Tod zu Gunny gesagt? Sie solle den Mund halten, denn mit ihren angeblichen Beweisen könne sie nichts anfangen. Die war ihm auf der Spur, die kleine Gunny. Und deswegen musste sie sterben. Wünschen die Herren noch etwas? Ich möchte jetzt ins Bett gehen. Ja, nein, gut, Mrs. Chandler, gehen Sie ins... Ach, wenn Sie vielleicht nur noch die Aschenbecher hier ausleeren würden. Ja, mach ich. Und Jonathan Burns? Der wusste auch von der Sache und wollte mit mir darüber sprechen. Er hat hier stundenlang auf mich gewartet. Sie entsinnen sich doch noch, Mrs. Chandler. Ja, das weiß ich noch wie heute. Der junge Mann mit seinen Todesahnungen. Und immer wieder hat er über Ihren Regenschirm gesprochen. So was Verrücktes. Über den Schirm? Ja. Ja, wer zum Teufel interessiert sich denn noch dafür? Was wollte er damit? Nichts. Er hat ihn nur hübsch gefunden. Gute Nacht, meine Herren. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, meine liebe Mrs. Chandler. Träumen Sie was Hübsches und schließen Sie mich in Ihr Nachtgebet ein. Oh, das tue ich doch jede Nacht, Mr. Cox. Also, wie gesagt, Richie, Burns hatte auch Verdacht geschöpft und sein Mörder hat es gewusst und er wusste auch, dass Burns mit mir darüber reden wollte. Wie kommen Sie darauf? Na, Burns ist angeblich an Herzschlag gestorben, in Wahrheit natürlich eine Folge des Giftes. Dazu hatte er noch schwere Kopfverletzungen. Sein Mörder hat ihn zusätzlich erschlagen. Er musste ganz sicher gehen, dass sich Burns nicht doch noch mit mir irgendwie unterhalten konnte. Ich war ja schon auf dem Weg zu ihm. Aber da lebte doch Burns noch. Er hat um Hilfe gerufen. Um einen Arzt. Nein, nein, das war nicht Burns. Das war die Stimme seines Mörders. Und während ich Hilfe holte, hat er die Leiche aus der Wohnung herausgeschafft, ins Treppenhaus, einen Stock höher, was weiß ich, und hat sie erst wieder in die Wohnung zurückgeschleppt, als ich weg war. Na, wäre das nicht ein bisschen zu riskant? Natürlich riskant, sehr sogar. Genauso riskant wie die Sache mit Edmund Gatewell. Auch der hatte Verdacht geschöpft und wollte mit mir reden und wurde entführt. Entführt, aber nicht getötet. Das ist doch ganz logisch. Erst musste der alte Lefebvre sterben, damit Genevieve das Vermögen erbte. Richtig. Cox, was bleibt dem Mörder noch zu tun? Der Weg zu Genevieve ist frei. Wenn er auch noch Edmund Gatewell umbringt. Wissen Sie was? Wir machen einen letzten Versuch. Wir fahren noch einmal zu Gilmores Villa. Viel verspreche ich mir von diesem Besuch nicht, Cox. Der Bursche ist längst über alle Berge. Ah, das kann sein. Aber ich habe so das Gefühl, wir finden hier doch noch was Brauchbares. Cox? Ja? Sehen Sie die Tür dort? Wahrscheinlich die Kellertür. Dann schauen wir mal nach. Okay. Nein, das ist keine Kellertür. Hier geht's nach oben. Ah. Kommen Sie mit drauf? Ja, gut. Psst. War da nicht etwas? Was ist denn? Sind Sie nervös? Weiter. Leise, leise. Cox? Ja? Die Tür zu Gilmores Wohnung. Durch den Türspalt fällt Licht. Es ist also jemand drin. Ah, gut. Nein, nein, Vorsicht, Cox, Vorsicht. Ja, ja. Jetzt werden wir gleich mal sehen, wer zuerst schießt. Wenn ich die Tür aufmache. Achtung! Deckung, Richie! Na, dem werde ich zeigen. Nicht schießen, Cox! Ach, ruhig, Richie, ich treffe ja sowieso nicht immer. Was ist denn jetzt wieder? Wer hat das Licht ausgemacht? Taschenlampe, schnell! Ach, na, na, die Stimme kenne ich doch. Rauskommen, mit erhobenen Händen. Na los, los, los, los! Aber Sergeant, wie reden Sie denn mit lieben alten Freunden? Natürlich, der unvermeidliche Mr. Cox. Ich kann mich gar nicht erinnern, Sie hierher eingeladen zu haben. Umso größer ist sicher Ihre Freude, mich hier zu treffen, Inspektor. Apropos treffen, was soll diese blödsinnige Schießerei? Ja, es tut mir leid, ich habe ja nicht angefangen. Man hat auf uns geschossen, Mr. Cox. Ach, ich dachte auf mich. Also bitte, haben Sie nun geschossen oder nicht? Ja, natürlich habe ich geschossen, aber nicht als Erster. Da muss also noch ein Dritter hier gewesen sein. Los, Collins, die Leute sollen das Haus durchsuchen, aber schnell. Gut, Sir. Sehen Sie doch, die Balkontür steht offen. Da ist er runtergeklettert. Collins! Inspektor? Garten durchsuchen. Jawohl, Sir. Los, schnellstens den Garten. Ja, jetzt wird wohl selbst Ihrem bürokratischen Schädel klar, dass Gilmore der Mann ist, den wir suchen müssen, wie? Wenn ich bürokratisch wäre, Cox, dann säßen Sie seit einer Woche in Untersuchungshaft. Ach, Inspektor, ich kenne Sie viel besser. Das hätten Sie nie übers Herz gebracht. Nanu, mein Schirm. Ja, ja. Ich sagte, dort steht mein Schirm. Ja, na und? Warum soll er da nicht stehen? Ja, darf ich Sie vielleicht darauf aufmerksam machen, dass ich diesen Schirm nicht mitgebracht habe? Was heißt das? Sie sind aber heute in schlechter Verfassung, Inspektor. Das heißt, dass ich keinen Schirm bei mir hatte zum Donnerwetter. Und trotzdem steht er hier, hier in Gilmores Wohnung. Ich glaube, die Sache ist ganz einfach. Gilmore hat Sie gestern besucht, Cox, unter dem Vorwand, Sie zu Lefebvre ins Spital bringen zu wollen. Und bei dieser Gelegenheit muss er den Schirm mitgenommen haben. Aber warum? Was will er mit dem Schirm? Sir, wenn ich mir erlauben darf, etwas zu bemerken. Ja, Collins. Sir, mein Großvater hat einen ähnlichen Schirm. Er bewahrte darin seine Ausweispapiere auf. Seine Ausweispapiere? Ja. Wo? Sir, unter dem Knauf, da müsste sich ein Knöpfchen befinden. So. Ja? Stimmt, ja, aber das rührt sich nicht. Ja, Sir, Sie müssen den Schirm zuerst aufspannen. Mhm. Das ist eine Sperre. Bitte? So, Sir, und nun drehen Sie den Griff. Mhm. Ja, sehen Sie? Er ist abschraubbar. Also davon hat mir Onkel Ben nie was gesagt. Abnehmbar und hohl. Moment, da ist tatsächlich etwas drin. Papier. Vorsicht, nicht zerreißen. Ich bin ja nicht blöd, Cox. Darf ich es mal sehen? Bitte. Formeln. Eine ganze Seite mit chemischen Formeln. Das ist das herausgerissene Blatt aus dem Chemieheft von Jonathan Burns. Der Inspektor behielt natürlich das Blatt und auch meinen Schirm als Beweisstücke. Das Papier mit den Formeln wanderte ins Toxikologische Institut und verursachte doch ziemliche Aufregung. Jeder dieser staatlich geprüften Giftmischer bastelte daran herum. Aber alle waren voller Skepsis. Die Formeln, die ihnen da vorlagen, waren in dieser Kombination bis dahin völlig unbekannt. Es war auch kein Gift, was da zustande kam. Doch davon ahnte ich noch nichts, als ich in jener Nacht nach Hause kam. Es war 4 Uhr morgens, als ich endlich ins Bett fiel. Aber nicht für lange. Hey! Los, Mr. Cox! Was ist... Los, raus aus dem Bett. Hände hoch! Gilmore! Ach, und ich war so schön eigentlich... Los, raus, raus! Was? Sie spielen Sie hier bloß keinen Helden. Das passt aber ganz und gar nicht zu Ihnen. Aber es trifft sich ganz gut, dass Sie da sind. Ich habe sowieso mit Ihnen zu sprechen. Wie sind Sie eigentlich hier reingekommen? Durchs Fenster. Ich warte schon seit 3 Stunden. Wo ist der Schirm? Schirm? Wieso? Regnet's draußen? Los, stehen Sie endlich auf! Ach, das darf doch nicht sein. Naja, also dann mit Vergnügen. Aber ich habe Sie ja gewarnt, mein Freundchen. So, komm hoch, Bursche. Komm! So, mein Freund, das wird dich ein für alle Mal lehren, mich uneingeladen aus dem Bett zu holen. Ich hab's nicht fertig gebracht. Was? Zu schießen. Aber ich bring's fertig. Wenn Sie nur eine einzige falsche Bewegung machen. Und jetzt gestatten Sie, dass ich rasch noch einen dritten Mann zu unserem Rendezvous hier einlade. Bitte, Mr. Cox. Ja, ja, ist schon gut, schon gut. Na. Er hat aber einen festen Schlaf. Da können Sie mal sehen. Ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen. Ja? Hier ist Carter. Was ist los mitten in der Nacht? Ja, entschuldigen Sie bitte vielmals, lieber Inspektor. Was Sie, Cox? Das hat mir gerade noch gefehlt. Das kann ich mir vorstellen. Also entschuldigen Sie, dass ich Sie zu dieser unmöglichen Zeit störe, aber ich habe hier einen Besucher, der Sie sehr interessieren dürfte. Ach, wer ist es denn? Oh, Mr. Gilmore hatte Sehnsucht nach mir. Oh, ich komme sofort. Danke. So, mein Bester. Und nun erzählen Sie, was verschafft mir die Ehre? Ich will nichts Böses, Mr. Cox. Nichts Böses? Und kommt nachts mit der Pistole in der Hand durchs Fenster? Ich wollte keine Debatte. Verstehen Sie doch. Es muss schnell gehen. Ich will den Schirm. Den hatten Sie ja schon. Aber ich bin damit nicht zur Rande gekommen. Der Mechanismus... Ja, ja, der hat eine Sperre. Sie hätten den Schirm erst aufspannen müssen. Ich brauche die Formel, Mr. Cox, bitte. Die hat die Polizei. Dann bitte, dann rufen Sie die Polizei, aber schnell. Das ist ja gerade geschehen, Sie haben es ja gehört. Verlieren Sie keine Zeit. Lassen Sie es herstellen. Was? Das Gift? Nein, nein, es ist nicht das Gift. Es ist das Gegengift, das auf dieser Formel steht. Was für ein Ding? Bitte, Mr. Cox, ich flehe Sie an, es geht um mein Leben. Schicken Sie die Formel ins Labor. Wer hat denn dieses angebliche Gegengift entdeckt, Mr. Talbot? Nein, Jonathan Burns. Er ist Talbot auf die Schliche gekommen. Er hat hier bei ihm gearbeitet. Na und? Und. Burns hat die Gegengiftformel entdeckt. Leider zu spät, jedenfalls für ihn. Man muss das Gegengift spätestens nach 6 Stunden einnehmen, sonst wirkt es nicht mehr. Ach, und deswegen hat wahrscheinlich Burns dauernd von meinem Regenschirm gefaselt. Er wollte mich darauf aufmerksam machen. Er hat die Formel in Ihrem Schirm versteckt. Woher wissen Sie das? Er hat Andeutungen gemacht. Schon bei unserer Begegnung im Alexandra-Park wollte ich das überprüfen und Ihren Schirm stehlen, aber Sie haben sich gewehrt. Sie haben zurückgeschlagen. Ach, das ist also Ihr Blut am Schirmknauf? Ja. Ich habe Sie gerettet, Cox. Sie sollten entführt und getötet werden. Sie sind ein Witzbold, was Sie nicht sagen. Sie haben mich also gerettet, indem Sie mir eins über den Schädel gehauen haben. Es musste schnell gehen. Und dann hat Talbot in aller Ruhe Edmund Gatewood entführt. Wo hat er ihn hingebracht? Ich weiß nicht. Bis gestern hat er ihn, glaube ich, im Keller versteckt. Aber dann sind Sie weggefahren in meinem Auto. Und haben einen Mitwisser auf gemeine Weise ermordet und einen Unfall vorgetäuscht. Ach, waren Sie schon mal in Schottland? Nein, nie. Wieso hat man in Ihrem Wagen eine Wanderkarte von Loch Muller doch gefunden, an dem Gebirgsee in Schottland? Davon weiß ich nichts, Cox. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun, wirklich nichts. Sicher, der reine Unschuldsengel. Glauben Sie mir doch, Cox. Ich lüge nicht, bitte. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Als Carter eintraf, sah es fast so aus, als müssten wir in Zukunft auf den braven Gilmore verzichten. Er kam sofort ins Krankenhaus. Carter ließ das Serum herbeischaffen, das inzwischen im Toxikologischen Institut nach Burns Formel doch noch hergestellt worden war. Die Ärzte spritzten es auf Verdacht und unter Protest. Es war natürlich ein Wagnis. Aber nach 9 Stunden hatte das Serum seine Wirkung getan. Gilmore war wieder bei Besinnung und der Inspektor konnte ihn nun endlich verhören. Mr. Gilmore, wollen Sie mir nicht verraten, wie es geschehen konnte, dass Sie, ausgerechnet Sie, dieses Gift im Körper hatten? Man kann sich nicht dagegen schützen. Das riecht nicht, es schmeckt nicht. In jeder Tasse Tee kann es sein. Im Zahnputzwasser, in der Suppe. Aber ich verstehe nicht, warum wollte man Sie vergiften? Ja, ich war schon lange im Wege, schon lange. Im Anfang hatte ich mit dem Professor mitgearbeitet. Doch dann verließ mich der Mut. So. Sie haben mitgearbeitet. Sagen Sie doch die Wahrheit. Sie haben ihn erpresst. Er hatte ein neues Arzneimittel entwickelt. Das war ein Fehlschlag. Ein Mann ist daran gestorben. Sie wussten das und haben Geld daraus gemacht. Ja, ich gebe es ja zu. Aber dann, als die Morde geschahen... Morde, die Sie mit Talbot geplant hatten? Nein. Ich hatte nur eine Ahnung, mehr nicht. So. Als Sie den Schirm aus Mr. Cox' Wohnung gestohlen haben, war da die Gegenformel schon darin versteckt? Ja. Ich fuhr zum Krankenhaus. Ich wollte Genevieves Vater retten. Vorm Eingang hat er mich erwischt. Wer? Talbot. Er zwang mich, nach Hause zu fahren. Ach, genauso wie Sie ihn vorher gezwungen hatten, Edmund Gatewell zu entführen. Nein, als Cox und Richardson das erste Mal in Ihr Haus kamen, schleppten Sie Gatewell über den Hinterausgang fort. Gatewell hat verzweifelt geschrien. Nein, Inspektor. Der Professor hat geschrien. Er war furchtbar erschrocken, weil Gatewell plötzlich bei ihm auftauchte. Und Sie? Ich hatte damit nichts mehr zu schaffen. Ach, Sie waren also damals schon aus dem Geschäft ausgestiegen. Warum haben Sie sich nicht der Polizei gestellt? Das wollte ich ja tun. Ja, indem Sie in Ihrer Wohnung auf uns geschossen haben. Ich habe nur auf die Lampe geschossen. Ich wollte fliehen. Ich hatte Angst, Inspektor. Angst? Angst um Genevieve und um Edmund Gatewell. Wir waren alle in Gefahr. Mich hat es ja dann auch erwischt. Sie waren eben dümmer, als es für Ihren Komplizen Talbot gut war. Deshalb bekamen Sie Ihre Todesration. Wo ist denn der Professor jetzt? Wo hat er Edmund Gatewell versteckt? Glauben Sie mir, Inspektor. Sie werden ihn nicht finden. Wo ist Talbot? Sie werden ihn nicht finden. Gilmore hatte grässliche Angst vor Talbot. Solange der nicht hinter Schloss und Riegel saß, war er zu keiner Aussage bereit. Und es gab nicht den geringsten Hinweis, wo Talbot sich aufhalten konnte, bis Paul Cox eine Idee hatte. Cox? Richardson? Was führt Sie denn zu mir? Zeigen Sie mal, haben Sie kräftige Schuhe an? Was? Ja, warum? Ja, dann nehmen Sie rasch Ihren Mantel. Unser Flugzeug startet in 3/4 Stunden, das reicht gerade noch. Sind Sie verrückt? Nein, die Plätze sind reserviert. Ja, was soll der Unsinn? Wir fliegen nach Schottland, Inspektor. Nach Schottland? Also keine Angst, die Spesen gehen auf meine Rechnung. Moment, was soll ich in Schottland? Lieber Inspektor, bitte nicht so neugierig sein. Es eilt. Chauffeur, wie weit ist es noch bis zum Mullah doch? 5 Minuten, Sir. Gibt's einen Gasthof oder sowas? Dort gibt's gar nichts. Da ist der See, die Berge und ein paar Hütten. Da haben sie uns ja was Schönes eingebrockt, Cox. Ein paar Hütten? Das ist doch genug. Was meinen Sie, Inspektor, ob wir Talbot und Gatewell dort finden? Was? Sie fragen mich? Ich glaube, Sie wissen, dass Sie dort sind. Sehen Sie, Inspektor, das unterscheidet uns grundsätzlich. Sie glauben immer, dass ich was wissen muss. Und ich denke, und dann weiß ich's. Chauffeur, sagen Sie, wir suchen zwei Bekannte aus London. Die wollten zu Mullah doch reisen. Wir nehmen an, dass Sie eine der Berghütten gemietet haben. Wissen Sie etwas davon? 2 Herren aus der Stadt? Ja. Na, das ist schwierig, Sir. Wieso? Mit dem Auto können Sie da nämlich nicht drauf. Da müssen Sie schon zu Fuß gehen. Auch das noch. Wie lange soll das noch so weitergehen, Cox? Ich mach das nicht mehr lange mit. Ihre Kondition lässt sehr zu wünschen übrig, Inspektor. Aber nur Geduld. Was hat Sie überhaupt auf diese Schnapsidee gebracht, dass Edmund Gatewell von Talbot in diese Einöde verschleppt worden ist? Das ist ganz einfach. Ihre Beamten fanden im Handschuhfach von Gilmores Auto, mit dem die beiden ja bekanntlich losgefahren sind, eine Wanderkarte. Eine Karte von dieser Gegend. Verdammt. Wir hätten Gilmore fragen müssen, ob ihm die Karte gehört. Ich habe ihn gefragt, sie gehört ihm nicht. Inspektor. Ja, Collins? Dort ist die Hütte, gleich hinter dem Felsen. Vorsicht. Und es kommt Rauch aus dem Kamin. Es ist also jemand drin. Gut. Collins, Sie bleiben draußen und geben uns Feuerschutz, falls es nötig wird. Jawohl, Sir. Also, dann gehen wir. Achtung. Polizei, Hände hoch! Da liegt Talbot. Ich glaube, der ist tot. Hallo. Bitte. Hier. Im Nebenzimmer. Helfen Sie mir. Dass es geht, Will. Endlich. Oh, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie mich noch gefunden haben. Collins. Ja, Sir. Nehmen Sie Mr. Gatewell die Fesseln ab. Jawohl, Sir. Ich werde mich um Talbot kümmern. Das ist nicht mehr nötig, Inspektor. Talbot hat sich selbst gerichtet. Er hat gemerkt, dass seine Lage aussichtslos ist. Collins. Ja, Sir? Sehen Sie sich im Haus mal um. Wir brauchen eine Bahre. Vielleicht finden Sie so was Ähnliches. Geht in Ordnung, Sir. Tja, mit diesem Selbstmord ist der Fall wohl erledigt. Tut mir leid, Inspektor. Sie sind im Irrtum. Wieso? Ist es eigentlich sehr schwer, sich selber Fesseln anzulegen? Mr. Gatewell? Was? Was reden Sie denn da? Talbot hat mich gefesselt, Talbot! Dann verraten Sie mir bitte, welchen Grund Talbot gehabt haben soll, 4 Morde zu begehen. Bitte, Mr. Cox, ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Das war alles zu furchtbar für mich. Das glaube ich Ihnen gerne. Ich glaube Ihnen auch, dass Sie mir nicht sagen können, warum dieser Mann gemordet haben soll. Weil er es nämlich gar nicht getan hat. Oder welchen Grund sollte ein Wissenschaftler haben, seinen Geldgeber umzubringen? Dieser Mann schreckte vor nichts zurück. Vor keiner Entführung, keiner Erpressung. Beides war ihm vertraut. Vertraut deswegen, weil er selbst entführt und erpresst wurde. Weil er unter der gleichen Morddrohung stand wie all jene, die umgekommen sind. Sein Laborgehilfe Jonathan Burns, sein Laborleiter Henry Smith. Smith war es, der ihnen das Gift besorgt hat, nicht wahr? Sie sind ja wahnsinnig. Und er musste dann auch grausam überfahren werden, weil sie ihn auf andere Weise nicht mehr loswurden. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Er war der dritte Mann im Wagen, der Mann, der am Steuer saß, als Sie mit Talbot davongerast sind. Und Talbot hatte Angst vor Ihnen, weil Sie etwas wussten von ihm. Und aus diesem Grunde konnten Sie ihn auch erpressen. Gilmore hat ihn erpresst. Greg Gilmore. Ja, auch. Aber der wollte ja nur einen bescheidenen Anteil. Sie aber gingen aufs Ganze. Sie wollten das gesamte Vermögen Ihres Schwiegervaters. Lange haben wir Ihre Frau verdächtigt. Kein Mensch dachte an Sie. An den Mann, der stets versagte. Ein Mann, der alles haben und nichts dafür leisten wollte. Sie, Edmund Gatewell. Das ist ja Wahnsinn. Sie sind ja wahnsinnig, mich zu beschuldigen. Ganz und gar nicht. Ich kann alles beweisen. Ist Malen und Zeichnen nicht ein Hobby von Ihnen? Und aus diesem Hobby entwickelten Sie ein anderes. Briefe fälschen. Ja, Sie haben die Briefe gefälscht, die den Verdacht auf mich lenken sollten. Sie haben auch Jonathan Burns Formelheft kopiert und gefälscht und das Original behalten. Ihre Frau hat dann aus falscher Rücksicht alle Beweise ihrer Fälschungsversuche an sich genommen. Sie haben verzweifelt versucht, das Material zu finden. Sie haben ihr sogar ein Betäubungsmittel gegeben, um ungestört suchen zu können. Aber Ironie des Schicksals, auf das Versteck kamen Sie nicht. Das Zeug lag unter der Matratze, im Bett Ihrer Frau, wo sie während ihrer Betäubung lag. Ich aber, Gatewell, ich habe es dort gefunden, ja, bei einem späteren Besuch. Und habe es mitgenommen. Der Staatsanwalt wird seine Freude dran haben. Inspektor! Was ist los, Collins? Talbot lebt noch. Los, Mensch, rennen Sie ins Dorf. Ein Hubschrauber muss her und ihn sofort nach London fliegen. Jawohl, geht in Ordnung. Sehen Sie, Gatewell, auch das hat nicht geklappt. Der Mann, den Sie monatelang unter Druck gehalten haben, er wird nicht schweigen. Um sich der Polizei zu stellen, dazu war seine Angst zu groß, denn er hatte ja das Gift entwickelt, das Monsieur Lai in Paris das Leben gekostet hat. Jenes Gift, das Ihnen den Weg frei machen sollte zum Vermögen der Lefebvres. Denn Sie besitzen ja nichts. Gar nichts. Wenn Genevieve sich jetzt scheiden lässt und Gilmore heiratet. Gilmore heiraten? Sie bekommt ihn nicht. Er ist tot! Nein, Mr. Gatewell. Gregory Gilmore lebt. Auch Talbot lebt und wird gegen Sie aussagen. Halt! Geben Sie das her! Machen Sie die Hand auf! Vorwärts! Los! Donnerwetter. Um ein Haar hätte sich der Kerl vor unseren Augen vergiftet. Tja, wir müssen jetzt wohl seine Frau verständigen. Würden Sie das übernehmen, Cox? Oh nein. Bedauere sehr, Inspektor. Von der Familie habe ich jetzt genug. Und von dieser Frau besonders. Mit der mag ich kein Wort mehr sprechen. Nein, das ist zu viel. Das ist zu... Ja, Cox. Guten Tag, Mr. Cox. Guten Morgen. Hier ist Genevieve Gatewell. Oh je. Bitte? Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Sagen Sie, wollen wir nicht mal wieder zusammen ausgehen? So wie früher. Oh, ich würde mich riesig freuen. Sie sind mir sowieso noch eine Einladung schuldig. Damals im Savoy habe ich den ganzen Abend auf Sie gewartet. Habe ich Sie vielleicht geweckt? Das tut mir aber leid. Das ist ja nicht so schlimm. Das hat insofern auch sein Gutes, wissen Sie? Ja. Ich wollte Sie gerade was fragen. Ja? Was denn? Wie spät es ist. Oh, es ist 11 Uhr vormittags. 11 Uhr vormittags. Aha. Na dann, gute Nacht.